Die drei Musiker. Es waren einmal drei Musiker. Sie hatten von demselben Meister gelernt. Und als der Meister sagte, dass sie alles gelernt hätten, was er lehren konnte, beschlossen die drei Freunde, in die Welt hinauszugehen und ihr Glück zu versuchen. Wir werden zusammenhalten. Wir haben zusammen studiert, also spielen wir zusammen. Ja, Bruder, das ist es, was wir tun werden. Wer weiß, was die Welt für uns bereithält. Die drei Musiker bereisten verschiedene Länder und lebten gut. Dann kamen sie in ein Dorf, wo sie auf dem Dorffest spielten. Später saßen sie mit den Dorfbewohnern zusammen und unterhielten sich und erzählten die Geschichten ihrer Reisen. Doch die Dorfbewohner erzählten ihnen eine seltsame Geschichte. Nicht weit von hier im Wald befindet sich eine Burg. Man sagt, sie sei verzaubert. Die Türen stehen jedem offen und der Tisch ist voll mit dem besten Essen für jeden, der kommt. Es gibt auch einen Raum voller Schätze, von denen sich jeder was mitnehmen kann. Aber auch, dass böse Geister in der Burg leben und jeder, der sie betritt, mehr tot als lebendig wieder herauskommt. Ist jemand von euch selbst zur Burg gegangen? Niemals. Wir würden nie etwas so Gefährliches riskieren. In der Nacht, als die drei Musiker allein in ihrem Zimmer waren, konnten sie über nichts anderes reden als über das verzauberte Schloss. Ich will zu dieser Burg gehen. Stell dir vor, alles, was sie gesagt haben, wäre wahr. Das beste Essen? Der größte Schatz? Es wäre doch schade, wenn wir nicht doch unser Glück versuchen. Das Leben war bisher freundlich zu uns. Vielleicht wird es für uns auch in der Burg freundlich sein. Also, wer geht zuerst? Ich wäre dafür, dass der Jüngste von uns zuerst geht und so weiter. Das ist eine gute Idee. Also, zuerst du, dann ich. Und dann du. Wir bleiben alle einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in der Burg. Einverstanden. So verabschiedete sich der Trompeter am nächsten Morgen von seinen Freunden und machte sich mit einer Melodie in seinem Herzen auf den Weg. Er erreichte die Burg gegen Mittag. Sie war massiv und schön. Sobald er die Tore berührte, öffneten sie sich. Ebenso die Türen der Hallen. Der Trompeter erkundete die wunderschönen Räume und riesigen Hallen, bis er in die Küche kam. Es schien, als ob unsichtbare Männer und Frauen das Hacken und Backen, Kochen übernahmen. Als der Geruch von köstlicher Suppe, Gemüse und Dessert den Trompeter mit der Sehnsucht erfüllte, das Essen zu probieren, führte ihn eine unsichtbare Hand in einen riesigen Speisesaal, wo der Tisch bereits mit all dem Essen gefüllt war, das er in der Küche gesehen hatte. Der Trompeter setzte sich zum Essen hin. Doch sobald er im Begriff war, einen Bissen zu nehmen, betrat ein kleiner Mann mit einem Bart, der fast bis zum Boden reichte, die Halle und setzte sich neben ihn. Hallo, Sir. nach Ihnen. Die beiden saßen da und aßen schweigend. Plötzlich ließ der Zwerg seinen Löffel fallen. Der Trompeter beugte sich hinunter, um ihn aufzuheben. Als der Zwerg auf seinen Rücken stürzte, schlug und ihn durch die Tore der Burg warf. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen, um meine Schätze zu stehlen? Mit einem grün und blau geschlagenen Gesicht ging der arme Trompeter zu seinen Kameraden zurück. Was ist dir passiert? Oh, geh nicht zur Burg. Es ist böse dort. In dieser Nacht. Und? Was ist dagegen zu tun? Ich möchte mich selbst davon überzeugen, was in der Burg passiert. Jetzt gehe ich. Also machte sich der Schlagzeuger am nächsten Tag auf den Weg zum Schloss. Auch für ihn öffneten sich die Tore. Auch er erkundete die riesigen Räume und Säle, ging in die Küche, wurde ins Esszimmer geführt und als er im Begriff war zu essen, kam der Zwerg. Wie beim Trompeter ließ der Zwerg seinen Löffel fallen. Der Trompeter beugte sich nach unten, um ihn zu holen. Der Zwerg stürzte sich auf ihn und warf ihn aus der Burg. Der Schlagzeuger ging zurück zu seinen Kameraden. Die Burg ist gefährlich. Geh dort lieber nicht hin. Es war wieder der Zwerg, oder? Ja, genau wie du gesagt hast. In diesem Fall werde ich jetzt gehen. Auch nach dem, was uns passiert ist? Keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass der Zwerg mich überwältigt. Also machte sich der Geiger am nächsten Morgen auf den Weg zum Schloss. Er sah genau die gleichen Dinge im Palast und setzte sich zum Essen hin. Der Zwerg erschien und ließ wie üblich seinen Löffel fallen, damit er sich auf den Geiger stürzen konnte, wenn er sich bückte, um ihn aufzuheben. Aber der Geiger war darauf vorbereitet. Gerade als der Zwerg sich auf ihn stürzen wollte, sprang der Geiger auf und packte den Zwerg. Während des Gerangels bekam der Geiger das Medaillon des Zwerges in die Hand. Als das Medaillon in seiner Hand war, fühlte er sich plötzlich mächtig, während der Zwerg sehr schwach wurde. Gib mir mein Medaillon zurück! Nein, nicht bis du mir sagst, worum es in der Burg geht. Ja, wenn du mir mein Medaillon zurückgibst, werde ich dich über all meine magischen Kräfte unterrichten. Und ich habe viele davon. Dann bring sie mir zuerst bei. Dann gebe ich dir dein Medaillon zurück. Abgemacht? Gut. Also nahm der Zwerg den Musiker mit in einen seltsamen Keller mit einer sehr langen Treppe, die nicht zu enden schien. Dann öffnete sich plötzlich die dunkle Höhle und sie kamen in ein Tal, wie es der Fiedler noch nie gesehen hatte. Es war klar, dass dieser Ort nicht zu unserer Welt gehörte. Der Zwerg führte den Geiger zu einem Fluss. Der Fluss strömte so heftig, dass es unmöglich war, durch ihn hindurch zu schwimmen. Aber der Zwerg klopfte mit seinem Zauberstab auf das Wasser. Plötzlich teilte sich das Wasser und gab einen Weg frei, auf dem beide die andere Seite erreichen konnten. Auf der anderen Seite war eine noch prächtigere Burg als die, aus der sie gekommen waren. Der Zwerg führte ihn hinein. Jede Kammer des Schlosses war voll von den größten Schätzen, die man je auf der Welt gesehen hatte. Und dann kamen sie in einen prächtigen Raum mit einem riesigen Bett, das mit Gold und Edelsteinen besetzt war, in dem sich das schönste Mädchen befand, das es je gegeben hatte. Wer ist sie? Sie ist die Prinzessin des Palastes. Sie schläft seit 200 Jahren wegen eines Zaubers. Ein Zauber? Man dachte, dass der Zauber die Prinzessin zum Schlafen bringen würde und alle Diener des Palastes verschwinden würden, damit der Mann, der den Zauber ausgesprochen hatte, die wertvollen Schätze hier stehlen könnte. Aber das Schloss war bereits verzaubert, dass solange die Prinzessin schläft, alle ihre Schätze fest an ihrem Ort bleiben, wo sie sind. Als er die Frustration des Zwerges wegen der Schätze sah, die dort feststeckten, erkannte der Geiger, dass es der Zwerg gewesen sein musste, der die Prinzessin verhext hatte. Also beschloss er, ihr zu helfen. Wie kann der Zauber gebrochen werden? Was? Jetzt wissen wir beide, wer die Prinzessin verhext hat, oder? Wenn du dein Medaillon zurückhaben willst, sag mir, wie man den Zauber bricht. Da ist eine Schachtel unter dem Kissen der Prinzessin. Es enthält die Wachheit der Prinzessin. Nimm die Schachtel, bringe sie in die Nähe der Augen der Prinzessin. Berühre das Medaillon. Es wird sich öffnen und die Wachheit wird in sie fließen. Sehr gut. Wo bin ich? In eurem Palast, eure Hoheit. Ihr schlaft seit 200 Jahren. Ah, ist es schon so lange her? Du wolltest meine Schätze. Er wird nichts bekommen. Verlasse dieses Land für immer. Aber mein Medaillon. Ich werde es dir geben, wenn wir auf der anderen Seite des Flusses ankommen. Bis dahin, nur um sicherzustellen, dass du mich nicht austrickst, muss ich auch deinen Zauberstab haben. Der Zwerg hatte keine andere Wahl, als sich daran zu halten. Er gab dem Geiger seinen Zauberstab. Alle drei gingen zum Fluss. Der Geiger berührte mit dem Stab das Wasser und der Fluss teilte sich erneut. Der Zwerg ging los und erreichte die andere Seite. Aber der Geiger und die Prinzessin folgten ihm nicht. Als der Zwerg die andere Seite erreicht hatte, klopfte der Geiger wieder auf das Wasser und der Fluss sprudelte wie zuvor. Mein Medaillon! Gib mir mein Medaillon zurück! Nimm es! Aber den Zauberstab behalte ich, damit du nie wieder zurückkehren kannst. So vertrieb der clevere Geiger den Zwerg und wandte sich dann an die Prinzessin. Eure Hoheit, auch ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Bleiben Sie doch ein paar Tage. Sie haben mein Leben, mein Königreich gerettet und in die Schönheit des Lebens zurückgebracht. Erlauben Sie mir die Ehre, Ihnen mein Königreich und unsere Gastfreundschaft zu zeigen. Bitte, ich bitte Sie. Euer Land ist in der Tat ein schönes, surreales Land. Ich würde gerne eine Weile bleiben. Also blieb der Fiedler im Königreich der Prinzessin. Schließlich verliebten sie sich und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Was die Kameraden des Geigers betraf, so besuchte der Geiger sie erneut und brachte sie mit zu sich. Gemeinsam spielten sie Musik und erfreuten die Menschen des Landes. Die anderen Dorfbewohner fragten sich, wohin die Musiker gegangen waren, als sie nicht zurückkamen. Sie sagten über den Geiger, der zuerst verschwunden war. Ah, er ist gegangen, um Flöte zu spielen. Ja, er ist gegangen, um Flöte zu spielen. Das wurde zu einem Sprichwort. Und bis heute gilt es für jeden, der sich auf den Weg machte, eine Aufgabe zu erfüllen, von der er nie zurückkehrte.